Kundgabe 1009, empfangen durch Bertha Dudde am 17.07.1939. Information der lehrenden Geistwesen von höheren Lichtwesen nötig. Eine besonders hohe Aufgabe des Geistwesens besteht darin, in gewissen Zeitabständen in Verbindung zu treten mit außergewöhnlich hochentwickelten geistigen Wesen. Um durch diese Aufklärung zu erhalten, über die in weiser Voraussicht vorgesehenen Pläne göttlichen Wirkens. Es ist dies nötig, auf dass die geistige Welt in entsprechender Weise auf die Menschen ihren Einfluss auszuüben bestrebt ist. Und so müssen alle lehrenden Geistwesen wohl unterrichtet sein und alle diesbezüglichen Informationen in Empfang nehmen, solange sie selbst lehrend tätig sind, jedoch noch nicht als vollkommenste Wesen im vollsten Wissen sich befinden. Die Lehrtätigkeit erfordert zwar ein äußerst umfangreiches Wissen, doch dieses umfasst nur alles schon bestehende göttliche Schöpfungswerk und die geistige Aufgabe aller Wesen. Doch was der Herr in seiner Weisheit beschließt, um seiner Erdenkinder los in der Ewigkeit zu einem überaus Herrlichen zu gestalten, das ist diesen Geistwesen noch verborgen und wird zur gegebener Zeit durch die in höchsten Sphären weilenden Lichtwesen den Ersteren übermittelt. Und es ist diese Vermittlung für das jenseitige Wesen sowohl überaus erfolgreich an sich als auch unsagbar beseligend. Nimmt doch das empfangene Wesen mit dieser Vermittlung gleichzeitig Licht und Kraft in sich auf. Und es ist dies wieder ein Schritt zur Höhe, ein Übergang in eine höhere Sphäre. Und sein Lehramt wird von Stund an immer vielseitiger, und es spürt auch das empfangende Erdenkind sowie die aufnahmewilligen Seelen im Jenseits diese verstärkte geistige Kraft. Es leitet sich dieser Strom unablässig fort, auf alle in nähere Berührung mit dem aufnehmenden Erdenkind kommenden Wesen, auf Erden sowohl als auch im Jenseits. Es muss dieser geistige Austausch von Zeit zu Zeit stattfinden, gehen doch dadurch unablässig dem Lehrenden sowie dem belehrenden Wesen Gedanken zu, die mit dem kommenden Weltgeschehen in Verbindung stehen. Und es fördert dieses Wissen wieder Erfolge zutage in geistiger Beziehung. Denn wer dem Geistigen zustrebt, der betrachtet ein jedes Ereignis dann nur mit geistigem Auge und er erkennet sichtbar die göttliche Führung. Amen.